Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Zwei Männer, die verzweifeln, weil keine Frau ihnen nahe sein will. Zwei Söhne und eine egoistische Mutter, die ihre geliebten Partnerinnen verlieren. Ein Muslim, der Präsident in Frankreich wird. Zu Ausweitung der Kampfzone, Elementarteilchen und Unterwerfung gesellt sich ein neuer Roman von Michel Houellebecq, Serotonin. Am kommenden Montag erscheint er auf Deutsch, morgen im Original in Frankreich. Dirk Furich, Houellebecq und das Glück, das kann irgendwie gar nicht sein. Wer ist denn die Hauptfigur? Ja, das kann nicht sein, würde man denken. Die Hauptfigur ist Florent-Claude Labrouste, ein Agraringenieur im Dienste des französischen Landwirtschaftsministeriums. Da hat man auch schon ein paar biografische Anklänge, weil das diese Ausbildung hat Michel Houellebecq selbst gemacht. Es ist einer, der ist frustriert von der Arbeit, von den Frauen, vom Leben, von der Vergeblichkeit. Er hat eine Depression, ist verzweifelt an den menschlichen Beziehungen und das Ganze bekämpft er mit einem Antidepressivum, das den Serotoninausstoß im Gehirn beeinflusst. Und Serotonin, das ist ja das Glückshormon. Aber es ist eigentlich genau das Gegenteil, denn dieser Florent Claude ist komplett am Boden. Er gibt seinen Job auf, zieht von einem Luxus-Apartment in ein Mittelklasse-Hotel, kappt alle Verbindungen zu seinem bürgerlichen Leben. Das Einzige, was ihm bleibt, ist sein Auto, ein riesiger Mercedes-Geländewagen. Und damit besucht er Studienkameraden von früher auf dem Land in der Normandie. Dort herrscht das reine Elend, eben auch Depression, denn die EU hat die Milchquoten gesenkt. Die Bauern können sich gegen Konkurrenz aus China nicht mehr behaupten. Das ist ungefähr das deprimierende, pessimistische Szenario. Ist das die Parallele zu den französischen Gelbwesten, die Literaturkritik jetzt schon in den Mittelpunkt stellt, um an die angeblich prophetischen Fähigkeiten von Houellebecq zu erinnern? Ja, also ich meine, wenn man das Buch liest, denkt man unwillkürlich irgendwie an die Gelbwesten, obwohl das Buch schon vorher fertig gewesen ist. Denn es kommen auch tatsächlich in diesem Roman Straßensperren vor, bewaffnete Bauern in der Normandie schießen auf andere Autofahrer, die Gewalt eskaliert und da sieht man eben, Houellebecq spürt wieder diese gesellschaftlichen Konflikte voraus, aber auch seine politische Haltung selbst fließt so ein bisschen in diesen Roman ein, Positionen, die er allerdings auch früher geäußert hat, etwa wenn wir auf seine Haltung zur direkten Demokratie schauen. J'ai un projet de démocratie directe, c'est tout simple. Premièrement, suppression du Parlement. Les projets de loi. Also hier in diesem O-Ton spricht er sich gegen das Parlament aus, gegen die parlamentarische Repräsentation. Er ist für Volksabstimmungen und da klingt auch etwas an, was ja auch die Gilets jaunes fordern. Die fordern ja tatsächlich Abschaffung oder Rücktritt des Präsidenten und dass über alle möglichen Fragen Volksabstimmungen stattfinden. Wenn wir jetzt nochmal weiterschauen, seine grundsätzliche Überzeugung zur Politik, dann sieht man auch so eine gewisse Rechtslastigkeit. Er hat den Oswald-Spengler-Preis angenommen, seine Dankesrede zum Schirmacher-Preis 2016 in Berlin, als er sehr scharfe Töne gegen die linksliberale Gesellschaft geäußert hat. Sie haben es ja schon gesagt, Houellebecq hat sein Manuskript abgegeben beim Verlag, bevor die Bewegung der Gelbwesten in Frankreich auf die Straße ging. Im Oktober dann kündigte er seinen neuen Roman selbst an. Er hat Donald Trump gelobt, er hat geheiratet und schon vor einer Woche erschienen die ersten Rezensionen, was ja ungewöhnlich ist. Wie groß darf man sich denn diese Werbetrommel vorstellen? Ja, also Michel Houellebecq und sein Verlag, sein französischer und sein deutscher, wissen natürlich, wie man die Medien dazu bringt, über ihn zu schreiben. Ein Lob Donald Trumps in diesem Interview, das Sie angesprochen haben, in einer amerikanischen Zeitung, das orchestrierte natürlich das Erscheinen dieses Buches im Vorfeld. Und da fielen ja auch so Sachen wie Frankreich soll aus der EU austreten, das wäre ganz schön. Und ja, die Sache mit der Sperrfrist, die geendet hat schon kurz nach Weihnachten, also dass da schon in Frankreich Rezensionen erscheinen konnten, das haben auch alle wichtigen Zeitungen getan. Das gehört natürlich alles in diese überaus geschickte Marketingkampagne, um alle Aufmerksamkeit auf diese Neuerscheinung zu richten. Man muss auch vielleicht noch einmal sagen, das ist ein ungewöhnlicher Zeitpunkt für eine Neuerscheinung. Da erscheinen nicht sehr viele andere Bücher Anfang Januar. Und jetzt noch ein anderes Detail, dafür kann wahrscheinlich der Verlag nichts, aber am 1. Januar wurde Michel Houellebecq ja zum Ritter der Ehrenlegion ernannt in Frankreich, mit einigen 100 Sportlern, by the way. Dennoch, er ist jetzt im Ehrenhimmel Frankreichs angekommen und das kurbelt sicherlich den Verkauf enorm an und die Erwartungen. Aber die Arbeit der beiden Verlage wird ja auf eine sehr außergewöhnliche Weise von Houellebecq selbst in der Eigenvermarktung flankiert, ne? Ja, natürlich. Also das ist sicherlich sehr genau abgesprochen, alles mit ihm und von ihm auch befördert. Also er ist da gar nicht so der verwirrte Typ, wie man ihn sich manchmal so vorstellt. Der hat da ganz knallharte Interessen und ist da sehr, sehr geschickt. Also einerseits ist so ein Buch ein Abgesang auf die Konsumgesellschaft, aber er weiß sehr genau, wie er mit den Marketinginstrumenten auch Geld verdienen kann. Das ist ja ganz klar. Aus Ihrer Sicht hat sich der Aufwand gelohnt? Naja, man wird es sehen, wie viele Exemplare verkauft werden. Frankreich geht mit 320.000 Exemplare an den Start. Also das ist eine absolute Bestseller-Marke, die da schon gerissen wird. Vom deutschen Verlag ist das jetzt nicht ganz so bekannt. Aber es erscheinen ja auch parallel die italienische Ausgabe, dann wenige Tage später die spanische Ausgabe. Also das wird schon groß. Und durch dieses ganze Vorgeplänkel sind natürlich alle Leser jetzt auch sehr gespannt. Und die Leser in Frankreich morgen können ja jetzt zum ersten Mal tatsächlich dieses Buch in die Hand nehmen. Aber es hat nicht den Provokationswert, den andere Bücher für Sie hatten. Sagen wir es mal so, es ist ein Houellebecq, wie wir ihn kennen. Es sind Gemeinheiten gegenüber Frauen, gegen Schwule, gegen Ausländer, ist alles da drin. Das gehört aber dazu, diese Provokation, diese ironische, diese scharfe Sprache, das wollen Houellebecq-Leser ja lesen und hören. Ob es jetzt besser oder schlechter ist als andere Bücher, ich halte es für ein ziemlich gutes Buch von ihm. Aber es geht A, wieder an die Anfänge zurück, Ausweitung der Kampfzone haben Sie genannt, Elementarteilchen, dieser Depremismus, dieser Pessimismus. Ich würde sagen, er bringt so ein kleines Lebenswerk schon mal zusammen als Stimmung in diesem Buch. Sein Werk ist ja so wie so eine Serie. Man freut sich immer auf die nächste Episode und dieses Serotonin jetzt ist sicher eine große, eine gute Folge. Findet mein Kollege Dirk Fuhrich. Der neue Roman von Michel Houellebecq erscheint morgen in Frankreich und am kommenden Montag in der Übersetzung in Deutschland.